So let's look at Ephesians chapter 4 and we'll pray. Also wir schauen in den Epheserbrief Kapitel 4 und dann wollen wir beten. Father in heaven, we thank you for this time. Vater im Himmel, wir danken dir für diese Zeit. Ask you to bless this. Wir bitten dich, dass du das segnest. Message on relationships. Diese Botschaft über Beziehungen. So that we can stand before you. So dass wir vor dir stehen können. As you would want us to. So wie du es möchtest. In Jesus' name we ask. In Jesu Namen bitten wir das. Amen. Amen. Okay, last week we left off in Ephesians 4. We'll just read the first three verses again. Letzte Woche haben wir im Epheserbrief Kapitel 4 aufgehört und wir werden die ersten drei Verse nochmals lesen. Therefore I, the prisoner of the Lord, implore you to walk in a manner worthy of the calling with which you have been called. Ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Which means that many people don't walk worthy of it. Das heißt, viele wandeln nicht würdig ihrer Berufung gemäß. They don't reflect the glory of the calling that we have. Und sie spiegeln diese Herrlichkeit ihres Rufes nicht wider. And here's the key, verse 2. Nun der Schlüsselvers im Vers 2. Three powerful words. Drei ganz machtvolle Worte. With all humility. Mit aller Demut. Not some humility. Nicht irgendeine Demut hier. But all humility. Sondern alle Demut. Taipaino frousouni, a lowliness of mind. So, taipaino frousouni im Griechischen bedeutet eine Niedrigkeit in der Gesinnung zu haben. Philippians chapter 2, this mind was in Christ. Philipper 2, wie auch die Gesinnung von Christus war. Taipaino frousouni. Taipaino frousouni. And gentleness. Und Sanftmut. It's actually, my translation is bad, it's the word meekness. Eigentlich heißt es eben Sanftmut hier. Like ja. In the Elberfelder. Meekness. Sanftmut. Praeodes, a very powerful word. Sehr machtvolles Wort auch hier. Praeodes. Where my strength is in control. Wo ich kontrollierte Stärke habe. I don't threaten anyone. Ich bedrohe niemanden. With my presence. Mit meiner Gegenwart. With long suffering. Mit Langmut. My translation says patience. It's not the right translation again. In meiner Übersetzung heißt es eben Geduld, aber das ist nicht die richtige Übersetzung. Langmut in German. It's Langmut. Long suffering in English. Langmut. Makrothumia, very powerful word. Makrothumia, ein sehr machtvolles Wort. Right, to delay your passion. Deine Leidenschaft zurückzuhalten. To not inflict the righteous judgment that you think that you. That you have the right to inflict. Das gerechte Urteil, von dem man meint, dass es not, also dass ich das Recht dazu habe, übe ich nicht aus. And with these three, und mit diesen drei, we show tolerance one for another in love. Da zeigen wir gegenseitig, wir tragen uns gegenseitig, heißt es hier, in Liebe. Yeah, showing tolerance is also a bad translation. It's forbearing in the King James. Also ertragend heißt es in der King James Version. Forbearing, we are putting up with one another. Das heißt, wir nehmen einander gegenseitig auf. Right, it's a verbal adjective. Das ist ein verbales Adjektiv. We're forbearing one another. Wir ertragen einander. That means we're so different. Das heißt, wir sind sehr unterschiedlich. And there's so many things that could irritate us about each other. Es gibt so viele Dinge, die uns gegenseitig voneinander fernhalten oder irritieren einander. Zum Beispiel so, wie sich die Leute kleiden oder wie sie handeln, wie sie lachen or cry or whatever, oder weinen oder was auch immer oder wie sie gehen or people that are late, oder Leute, die zu spät kommen. Every possible thing that can irritate us. Alles Mögliche, was uns nur da irritieren kann. Insensitivity, unsensibles Verhalten oversensitivity, oder Übersensibilität. We bear with one another. Wir ertragen einander. Being diligent to preserve the unity of the Spirit in the bond of peace. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Now let's look at John chapter 13. Schauen wir mal zum Johannes 13. We looked at it this morning at the prayer meeting this morning with the teachers. Heute in der Früh mit den Lehrern haben wir diesen Abschnitt studiert beim Gebetstreffen. John 13. Johannes 13. Actually, it's a teacher's devotional. Es ist eigentlich eine Andacht für die Lehrenden im Let's look at verse 12. So when he washed their feet and when he had washed their feet and taken his garment, Als er nun ihre Füße gewaschen und seine Oberkleider genommen hatte, and reclined at the table again, he said to them, legte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen, do you know what I have done to you? Wisst ihr, was ich euch getan habe? They didn't have a clue. Sie hatten keine Ahnung. They knew he washed their feet, but they had no idea what the point was. Sie wussten, dass er ihnen die Füße wusch, aber sie hatten keine Ahnung, warum er das tat. Verse 13, you call me teacher and Lord, and you are right. Vers 13, ihr nennt mich Lehrer und Herr, und ihr sagt recht, denn ich, ja. For so I am. Denn ich bin es. If I then, the Lord and the teacher, wash your feet, wenn nun ich, der Herr und der Lehrer, eure Füße gewaschen habe, you ought to wash one another's feet. So seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Now this should be a daily experience, das sollte eine tägliche Erfahrung sein, that we are washing one another's feet. Dass wir einander die Füße waschen. Verse 16. Truly, truly, I say to you, a slave is not greater than his master. Vers 16. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ein Sklave ist nicht größer als sein Herr. Nor is one who is sent greater than the one who sent him. Auch ein Gesandter nicht größer als der, der ihn gesandt hat. If you know these things, wenn ihr dies wisst, you are blessed if you do them. Glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. So when we stand before the Lord, so wenn wir vor dem Herrn stehen, he will judge us by every word, wird er uns richten gemäß jedes Wortes. And this will definitely be on the test. Und das wird sicherlich ein Teil dieser Prüfung sein. What was your experience in washing people's feet? Welche Erfahrungen hast du dabei gemacht, anderen die Füße zu waschen? Can you explain it to me? Kannst du mir das erklären? My son. Mein Sohn. Well, let me see, Lord. Moment mal, ja. We better know what it means to wash someone's feet. Also wir sollten besser wissen, worum es geht, wenn man jemand anderen die Füße wäscht. To wash your wife's feet. Wenn man die Füße seiner Frau wäscht. To wash your children's feet. Oder die Füße seiner Kinder. To wash your students' feet. Oder die Füße seiner Studenten und Other Schüler. People in the church, their feet. Oder die Füße von anderen Leuten hier in der Gemeinde. If you do these things, you will be blessed. Wenn ihr das tut, werdet ihr gesegnet sein. Turn to 1 Peter chapter 5. 2. Petrus Kapitel 5. And then we'll start to pull it all together. 1 Petrus 5. Starting with verse 1. Therefore I exhort the elders among you. Vers 1. Die Ältesten unter euch nun ermahne ich. As your fellow elder and witness of the sufferings of Christ, der Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus, and a partaker also of the glory that is to be revealed, und auch Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll, shepherd the flock of God among you, hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, exercise oversight, nicht aus Zwang, sondern freiwillig, not under compulsion, but voluntarily. Gottgemäß, ja, auch right. Nicht aus schändlichem Gewinnsucht, sondern bereitwillig. Right. Exercise oversight. Also macht das bereitwillig. That means keep an eye on the welfare of people. Das heißt, kümmert euch um das Wohlergehen der Leute. Care for the interests of others. Kümmert euch um das Interesse der anderen. Not all of us are elders, but all of us can act like an elder. So nicht alle von uns sind hier Älteste, aber wir können so handeln wie die Ältesten. We can act like mature believers. Wir können wie reife Gläubige handeln. When we come in and someone's alone, they're brand new. Wenn wir da hereinkommen und wir sehen jemanden, der ganz neu ist, alleine sitzt. Exercise oversight. Dann handle ganz bereitwillig. Recognize a need. Erkenne eine Not. Go over and minister to the person. Geh dorthin zu diesem Menschen und diene diesem Menschen. Do you know what it's like when you're somewhere for the first time and no one comes to you? Wisst ihr, wie ihr euch fühlt, wenn ihr irgendwo seid zum allerersten Mal und niemand kommt zu euch? Und, it's unbelievable. Das ist unglaublich. I went to a Christian meeting of 200 Christians about 8 years ago. Vor 8 Jahren war ich mal bei einem christlichen Treffen, über 200 Christen dort. I was invited by mail. Ich wurde eingeladen dazu. I got there. Per Post und I didn't know anybody. Ich bin dorthin gegangen, ich kannte aber niemanden dort. I walked around and I didn't know anybody. Ich ging dort herum und ich kannte niemanden. And I walked around like I was walking around in my underwear. Und ich bin dort herum spaziert, wie wenn ich in meiner Unterwäsche wäre. I was like, wow, does anybody, probably everybody sees that I don't know anybody. Ich meine, vielleicht hat jeder gesehen, dass ich niemanden kannte dort. And I feel like a fool. Ich habe mich wie ein Dummkopf like dort gefühlt. All alone. Einfach völlig allein. So you start to read things on the wall, you also know. Beginnst du da die Dinge auf der Wand zu lesen. Like you don't want to talk to anybody, you know. Ich meine, so wie, du möchtest ja eh nicht mit jemandem sprechen. You try to say hi to somebody, but everybody's busy. Du versuchst mit jemandem bekannt zu werden, aber jeder ist beschäftigt. And I feel like this after 26 years of being a Christian. Und ich fühle mich so, nachdem ich 26 Jahre schon Christ bin. And 22 years a preacher. Und als 22-jähriger Prediger, also erfahrener And 18 years a missionary. Und als Missionar der 18 Jahre am Missionsfeld. And I feel like running out. Und ich fühle mich so, als ob ich dort wieder hinaus möchte. What about someone who comes and they're not even saved? Was ist da mit jemand, der da reinkommt und nicht einmal noch errettet ist? Or they're just saved a few months. Oder vielleicht erst seit einigen Monaten. Looking for a new church. Und sich eine neue Gemeinde suchen möchte. We need to exercise oversight. Wir müssen das bereitwilligst tun. Look for the needs of others. Und haltet Ausschau nach den Nöten von anderen. Verse 3. Not as lording it over those allotted to your charge. Nicht als die, die über ihren Bereich herrschen, but proving to be examples to the flock. Sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Verse 4. When the chief shepherd appears. Vers 4. Und wenn der Oberhirte offenbar geworden ist. Isn't that breathtaking right now? Man raubt einem das nicht den Atem hier gerade. When the chief shepherd appears. Und wenn der Oberhirte offenbar geworden ist. And he will appear. Und er wird wieder erscheinen. One of these days, it may be before the service is over. Und vielleicht ist es, bevor noch dieser Gottesdienst wieder zu Ende ist. The trumpet will sound and the chief shepherd will appear in the clouds of the air. Wir werden die Posaunenklänge hören und der Oberhirte wird in den Wolken des Himmels kommen. Jesus is the epitome of a shepherd. Jesus ist dieses Beispiel par excellence eines Hirten. Yeah, gave himself for the flock. Er gab sich hin für die Herde. He, you will receive an unfading crown of glory. So werdet ihr den unverwelklichen Siegeskranz der Herrlichkeit empfangen. Why? Warum? Because you took oversight over the needs of others. Weil ihr euch bereitwillig um die Nöte der anderen gekümmert habt. Your eyes were open. Eure Augen waren offen. You weren't caring for yourself, you were caring for others. Ihr habt euch nicht um eure eigenen Dinge gesorgt, sondern um die der anderen. Verse 5. You younger men. Vers 5. Ebenso ihr Jüngeren. Likewise, be subject to your elders. Ordnet euch den Ältesten unter. And here it is. And all of you. Und nun kommt der wichtige Punkt. Alle aber, clothe yourself with humility toward one another. Umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander. This word clothe only appears one time. Und dieses Wort umkleiden erscheint nur einmal. It's a funny word. I can't even pronounce it. Enkumbuman. Enkumbuman. Sounds like Wort. It's African or something. Das Wort heißt Enkumbuman. Yeah. And it means to gird yourself. Es bedeutet, sich zu gürten. It may be that Peter is directly referring to John 13. Und es könnte hier sein, dass Petrus direkt auf Johannes 13 Bezug nimmt. Gird yourself. Umgürtet euch selbst. With humility. Mit Demut. Taipaino frosuni. Dieses Wort taipaino frosuni. A lowliness of mind toward one another. Eine Niedrigkeit in der Gesinnung habend gegenüber den anderen. For God is opposed to the proud. Denn Gott widersteht den Hochmütigen. And gives grace to the humble. Den Demütigen aber gibt er Gnade. Verse 6. Therefore humble yourself under the mighty hand of God, that he may exalt you at the proper time. Vers 6. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit. That word is taipainomai. Dieses Wort hier heißt taipainomai. Really sounds Greek, huh? Taipainomai in the Greek. Wirklich was typisch Griechisches, taipainomai. Right? And it's in the passive. Und das steht im Passiv. That means that the mighty hand of God is acting on you. Das heißt, die mächtige Hand Gottes, sie handelt an dir. It should be humbled. Das heißt eigentlich, lasst euch demütigen. But under the mighty hand of God. Lasst euch unter die mächtige Hand Gottes demütigen. Right? So God is arranging circumstances through his Kratos hand. Das heißt, Gott arrangiert die Umstände durch seine Kratos Hand. Kratos, his power hand. Kratos, die machtvolle Hand. And he is arranging circumstances. Er arrangiert die Umstände. And be humbled under the circumstances that God brings us into. Also lasst euch demütigen durch die Umstände, die Gott in euer Leben hineinbringt. And clothe yourself, gird yourself with a lowly mind. Und bekleidet euch mit einem demütigen Verstand. Toward one another. Gegenüber dem anderen. So, how can I wash someone's feet tonight? So wie kann ich heute Abend jemandes Füße waschen? This is lowliness of mind. Das ist diese diese Zurücknahme seiner eigenen Gesinnung. Ich komme in die Gemeinde. I had a nice day, hatte einen schönen Tag. And suddenly I see dirty feet. Und plötzlich sehe ich da schmutzige Füße. Like someone came to church with dirty feet. Da ist jemand gekommen in die Gemeinde und hat schmutzige Füße. Unbelievable. Unglaublich. They didn't even wash their feet before they came in. Dieser Mensch hat sich nicht einmal die Füße gewaschen, bevor er da reinkam. What an attitude. Was für eine Einstellung. How could you bring that attitude into the house of God? Wie kannst du solch eine Einstellung in das Haus Gottes mitbringen? Well, we'll just have to take care of that, brother. Nun, mein Bruder, wir müssen uns jetzt um das kümmern. Where's the bucket here? Wo ist denn da der Kübel? You just sit right there and I'm gonna wash those dirty feet. Du setzt dich da jetzt nieder und ich werde diese schmutzigen Füße waschen. How can we do this in a practical way? Wie können wir das tun auf praktische Weise gesehen? I was thinking of James chapter 3. Ich habe an Jakobus 3 gedacht. It talks about the wisdom from below. Wo von der Weisheit von unten die Rede ist. It's first earthly. Zuerst eine irdische Weisheit. Then it's sensual. Dann ist sie sinnlich. And then it's demonic. Dann wird sie dämonisch. So this is a progression of the natural. So hier ist die Abfolge im Natürlichen. A wisdom from below. Weisheit von unten. Right? Natural. Natürliche Gesinnung. My own ideas, opinions. Meine eigenen Vorstellungen, Meinungen. I know I'm right. Ich weiß, ich habe recht. I have no absolutes. Ich habe keine Absolute. I'm right because it's me. Ich habe recht, weil ich es bin. Everything I say is right. Alles, was ich sage, stimmt. And I have my opinions. Ich habe meine Vorstellungen, it's Meinungen. Earthly. Das ist irdisch. Then that becomes soulish. Dann wird das Ganze sinnlich. Psychikos. Psychikos. Soulish. Sinnlich. A soul power. Es wird eine ja, Seelenvergemeinschaft. In the emotion. In den Emotionen leben. The ability to affect people. Die Fähigkeit, andere zu beeinflussen. To influence people. Andere zu infizieren und beeinflussen. Im Natürlichen. Either sensually. Entweder auf sinnliche Weise. Right? The girl, they know how to look. Die Mädchen wissen, wie sie schauen müssen. They know how to catch the eye of another Tsukikos person. Sie wissen, wie sie die Augen einer anderen Person, die auch in dieser Sinnlichkeit lebt, you know, auf sich ziehen careful, können. They're careful not to catch the eye of a spiritual person. Und sie sind sehr sorgfältig oder sehr besorgt darum, die Augen eines geistlichen Menschen Neumatikos, nicht right? auf sich zu ziehen. Because the eye of the spiritual person will burn right through the eye of the Tsukikos person. Weil die Augen des geistlichen Menschen, sie brennen richtig durch die Augen des sinnlichen Menschen durch. But here she comes. Aber da kommt sie nun. She's got those Tsukikos eyes. Sie hat diesen sinnlichen Blick. And wow, look at all the new guys in the church. Und da die ganzen neuen jungen and Herren those in der Gemeinde. Tsukikos eyes, they look for Tsukikos eyes. Und diese sinnlichen Augen suchen andere sinnliche Augen. And suddenly you've got a relationship in soul power. Und plötzlich entsteht eine Beziehung, eine Seelenbeziehung. The natural mind. Eine natürliche Gesinnung. My will. Mein Wille. My plan. Mein Plan. My life. Mein Leben. My pleasure. Mein Vergnügen. And then the soul power. Und dann diese Seelenbeziehung. Ooh, what a nice looking boy. Oh, was das für ein gut aussehender junger Mann. And the soul power starts. Und da beginnt diese Seelenbeziehung. Diese and suddenly they're together in the soul power. Und plötzlich sind sie da vereint in dieser Seelenkraft. I scratch your back and you scratch my back. Ich kratze dich am Rücken und du kratzt mich am Rücken. And I tell you how handsome you are. Und ich sag dir dann, wie nett du aussiehst. You tell me how beautiful I am. Und du sagst mir, wie hübsch ich bin. And I'll tell you, there's no man in the church like you. Und ich sag dir, da gibt's niemanden in der Gemeinde, der so ist wie du. Even though you're not saved yet. Obwohl du noch nicht einmal errettet bist. And then it turns into demonodes. Und dann wird es demonodes. The third of the progression. Das ist diese dritte Stufe in dieser Abfolge. A spirit, a sensual spirit comes in. Ein sinnlicher Geist kommt hinein. And you can't keep them apart. Und du kannst diesen nicht mehr fernhalten. And suddenly a spirit takes over and bingo. Und plötzlich übernimmt dieser Dämon die Herrschaft. They're gonzo. Gonzo mai in the Greek. Gonzo. It's gonzo mai, right? Gone. They're gone. Einfach weg. Du hast es nicht mehr unter Kontrolle. Ganzeomai in the Greek, right? Im Griechischen heißt das Ganzeomai. Ooh, they're gone, right? Now, we can keep our eyes open. Wir können unsere Augen offen halten. We have oversight. Wir haben den Überblick. We're spiritual people. Wir sind geistliche Menschen. All of us. Alle von uns. Are in lowliness of mind. In dieser Niedrigkeit unserer Gesinnung. We are looking at the interests of others. Da halten wir Ausschau nach den Interessen der anderen. So I come into church. Also ich komme in die Gemeinde. And I can notice three types of dirty feet. Ich kann da drei verschiedene Arten von schmutzigen Füßen erkennen. Like the first type is just like between the toes, you know. That's erste Art ist einfach der Schmutz zwischen den Zehen. You know, that's like the natural mind. Das ist so wie it's die natürliche Gesinnung. Thinking nobody sees it, but you know we can see it. Da denkst du, niemand kann das eigentlich sehen, aber wir sehen es. You can smell it, you know. Wir riechen es. Then the sukikas is the smell. That's the smell. Der Duft, das ist dieses sinnliche. That's the smell. That's the dirty feet. Diese schmutzigen Füße. That influence, the potency. Wow. Diese Potenz des Einflusses. And then there's just a demonodes person. It's all over his feet. It's like, man. Dann kommt einfach dieser teuflische Mensch und teuflisch dämonische Mensch. You look at your feet lately? Und der hat die ganzen Füße schmutzig. Hast du dir die Füße angezählt unlängst? They stink. Die sind schmutzig, sie stinken. Man, oh man, get into a bathroom. Also schau, komm, dass du in den Bad kommst. I got a bucket right here. Komm, da habe ich einen Kübel. Let me wash these feet. Put that in a bucket, also, please. Stell please. Deine Füße da rein, bitte. Ich werde sie waschen. How do we do this? Aber wie machen wir das? What would you do to wash someone's feet who comes in with a spirit? Wie wäscht man die Füße von jemandem, der hereinkommt und von einem Geist eingenommen ist? In Luke chapter 9, Jesus said, you don't know what spirit you're of. In Lukas 9 sagt Jesus, du weißt nicht, wessen Geistes du bist. And honestly, this is the key. Und das ist ehrlich wirklich der Schlüssel. To the future of our church. Für die Zukunft unserer Gemeinde. Because if we cannot preserve the unity, weil wenn wir die Einheit nicht bewahren können, if we can't function as a team, wenn wir nicht als Einheit, als Team we funktionieren, have no hope of doing the work of God. Dann haben wir keine Hoffnung, das Werk Gottes zu tun. We are all that we have. Dann sind wir alle das, was wir haben. That's it. Und das ist es. These are the cards that God gave us. Das sind diese Autos, die wir bekommen haben. Cards. Cards. Ah, die Karten. Yeah, die Karten, die Gott ausgeteilt hat. That wasn't bad. This is what God gave us. Die Karten hat Gott ausgeteilt. Because God knows if we persevere in unity, weil Gott eben weiß, wenn wir fortfahren in dieser Beständigkeit, we can do a great work. Dann können wir etwas Großartiges tun. So here comes the demonodes person. Also da kommt dann der Mensch, der demonodes wäre. Got an attitude. Teuflische Gesinnung. What happened to him today? Was ist mit ihm geschehen heute? Wow, reactionary. Der reagiert nicht. This and that and cussing under his breath. Und, yelling at the children. Der brüllt die Kinder an. Right? What would you do? Was würdet ihr dann tun? We would pray for them. Wir würden für diesen Menschen beten. And we don't do it. Und wir machen es nicht. We look at them and say, what's wrong with them? Wir schauen diesen Menschen an und sagen, was ist denn mit dem los? He's got a problem? Hat er ein Problem? You got a problem? Hast du ein Problem? The guy's got dirty feet. Er hat schmutzige Füße. He stepped in something today. Er ist irgendwo hineingestiegen heute. Someone said this, I didn't know what legalism was. Jemand hat einmal gesagt, ich wusste nicht, was Legalismus bedeutet. Until I stepped in it. Bis ich in diesen hineingekommen bin. And my feet have stunk ever since. Und seitdem haben meine Füße danach gestunken. Legalism, that can be Gesetzlichkeit. A weird spirit. Das kann ein ganz seltsamer Geist right? sein. A judgmental spirit. Oder ein Geist, der gerne richtet. It, a spirit of accusation. Ein Geist, der gerne anklagt. And you sense another spirit. Und du fühlst einen anderen Geist. Right? Can be lawless. Es kann gesetzlos can sein. Be sensual. Sensuell. Can also be legalistic. Legalistisch. Can be intellectual. Intellektueller Geist. Can be rational. Rationeller Geist. All these weird spirits. Alle diese seltsamen Geister. And we can pray. Wir können für den I beten. Can wash that person's feet. Ich meine, wasche die Füße dieses I can Menschen. Witness a scene, ich kann da Zeuge sein in einer Situation. An adult, a child, strangeness. Da ist ein Erwachsener mit einem Kind, ganz seltsam. And I just say, Lord Jesus. Und ich sage, Herr Jesus, I want to pray for that person right now. Ich möchte jetzt für diesen Menschen beten. I just want to wash their feet spiritually. Das heißt, es geistlich diesen Menschen that die Füße zu waschen. Not from you. Weil dieser Geist ist nicht von dir. Now, could you imagine appearing before the Lord and the Lord comes up with this question? Ich meine, stellt euch vor, ihr tretet vor den Herrn und er stellt euch diese Frage. How many feet have you washed? Wie viele Füße habt ihr gewaschen? In your lifetime. Wie viele Füße hast du in deinem Leben gewaschen? Were you conscious of this principle of feet washing? Warst du dir bewusst dieses Prinzips des Füßewaschens? Do you think that I did it for nothing? Glaubst du, ich habe das aus also für nichts gemacht? Do you think that you were above me not to follow my example? Oder glaubst du, dass du über mir stehst, dass du diesem Beispiel nicht Folge leisten solltest? So right there, I can pray for someone. Also an diesem Punkt, da kann ich für jemanden beten. I can pray for my wife. Ich kann für meine Frau beten. My wife can pray for me. Meine Frau kann the für mich children beten. Can pray for the mother. Die Kinder können für die Mutter beten. The mother for the children. Die Mutter für die Kinder. Right? The employee for the employer. Der Angestellte für den der Anstellte. Right? The teacher for the students. Der Schüler für also students der Lehrer für the den teacher. Schüler und der Schüler für den Lehrer. The teacher comes in and she's out of her mind. Da kommt die Lehrerin herein und irgendwie ja außer Let's sich. Pray. Beten wir für sie. I met a guy 2 weeks ago. Vor 2 Wochen habe ich jemanden kennengelernt. At Markus's Standesamt Ceremony. Bei der Zeremonie der standesamtlichen Hochzeit von Markus und Linda. Die Linda war auch da. And he hasn't been born again yet. Und das war kein wiedergeborener Mensch. But he fears God. Aber er fürchtet Gott. And he said, "You know where it started?" Und er hat gesagt, weißt du, wo es beginnt? I was at work. Ich war bei der Arbeit. And the atmosphere was so bad. Und die Stimmung war dort so schlecht. That I thought the only solution there is to pray. Und ich habe mir gedacht, die einzige Lösung hier ist, dass ich bete. Well, his wife is a Christian. Nun, seine Frau ist Christin. So this unsaved guy begins to pray. Also fängt dieser unerrettete Mensch zum Beten an. He doesn't even pray to the Lord. He just prays to God in heaven. Er hat nicht zum Herrn gebetet, einfach zum Gott im Himmel. God in heaven, I just pray for Gott a miracle. Gott im Himmel, ich bete jetzt für ein Wunder. Change the atmosphere in my work. Ändere hier die Stimmung in der Arbeit. And he said, it changed. Und er hat gesagt, es hat sich geändert. And because it changed, und weil es sich geändert he's been seeking God. Sucht er nun Gott. He said, it was an undeniable miracle of God. Er hat gesagt, das war ein unleugbares Wunder von Gott. So that's the first way we can wash someone's feet. Also das ist die erste Art und Weise, wie wir jemandes Füße waschen können. Instead of taking on the same spirit, anstelle den gleichen Geist anzunehmen, we could pray. Können wir beten. I was on the street yesterday. Gestern war ich auf der Straße draußen. And I was listening to George do the sketchboard. Ich habe dem Georgie zugehört, wie er die Sketchboard-Sache gemacht hat. Right next to me. Und da stehen zwei so muscle men, you know. So muskulöse Menschen neben mir. And all of a sudden they turn and one guy says, "What an idiot." Und plötzlich haben sie sich eben so abgewandt und einer hat gesagt, "Was für ein Idiot." And I said, "Who's the idiot?" Und ich habe gesagt, wer ist hier der Idiot? Come here. Yeah, man. I wanted to go and bang, slap him on the back of the head, kick him in the rear end. Wollte ihm gleich eine geben am Hinterkopf. Who are you calling an idiot? Und habe mir gedacht, wen nennst du deinen Idioten? Musclehead. Muskelmensch. You know, it's like the last thing I thought of was going into prayer. Das letzte, woran ich gedacht habe, war, ich bete jetzt. Like, oh Lord Jesus. Oh Herr Jesus. Forgive that guy. Vergib diesen Menschen. No, it was like, oh Lord, where's the club? Es war einfach so, oh Herr, wo ist der? Oh Lord, if I was only 20 kilos bigger. Wo ist der Schläger, nicht? Also, I'd show wenn ich nur, them who was the idiot. Nur ein bisschen größer wäre, oh Herr, and dann würde so ich ihm zeigen. And I was so tempted to run after them and just tell them off, you know. I was ja, so tempted. Und ich war eben so versucht, diesen nachzulaufen like, und ihnen was zu sagen. My foot kept going. It's like, ah, let him go. Und mein Fuß war schon so like, bereit. Wait, ich habe dann gesagt, na, lass sie gehen. You called my friend an idiot. Was? Moment mal, du hast meinen Freund einen Idioten genannt. You think you can do that because you're so big? Glaubst du, weil du so groß bist? I just wanted to get in their face, you know. Ich wollte ihnen einfach da ins Gesicht etwas but it's another spirit. Sagen, aber das ist ein anderer Geist. You know, it's not washing their feet. Das bedeutet es nicht, die Füße zu waschen. Right? But the natural always comes first. Aber das natürliche, die natürliche Gesinnung kommt immer and zuerst. Just very quickly, secondly, und nun zweitens, ganz schnell. A Tsukikos spirit. Ein Tsukikos Geist. How do you cleanse someone from a Tsukikos spirit? Wie kannst du jemanden reinigen von solch einem Geist? right? They're motivated in their flesh. Die ganz in ihrem Fleische motiviert sind. Yeah, they come and do an introduction and they got to stick their pectoral muscles out. Da kommt jemand und hält eine Einleitung und dann sieht man mal den Pectoralis. It's like Tsukikas, you know? Das ist Tsukikas. You can wash their feet through example. Du kannst denen die Füße waschen durch ein Beispiel. Be examples. Sei ein Beispiel. Right? Pray for them. Bete für sie. And then be an example to them. Und sei ein Beispiel für diese. Of what it is to walk with God. Was es bedeutet, mit Gott zu wandeln. Then you've got people who are in the natural mind. Und dann gibt's Leute, die sind natürlicher Gesinnung. How can I cleanse them from the natural mind? Wie kann ich sie von dieser natürlichen Gesinnung reinigen? Someone might say, that person was late again for the worship practice, Pastor Rob. Jemand sagt vielleicht, nun, der ist schon wieder zu spät dran für dieses Anbetungsthema. They don't sing tonight. Der singt heute nicht. They don't sing tonight, they'll be on time next time. Heute singt dieser Mensch nicht, das nächste Mal wird er wieder pünktlich sein. Ach so, so ist das, huh? Well, you know what? The Son of Man did not come to destroy lives. Der Menschensohn ist nicht gekommen, um das Leben der Menschen zu zerstören, but to save them. Sondern um sie zu erretten. What do you think of that? Was denkst du davon? Huh? Right? With our confession. Mit unserer Bekenntnis. Right? With our confession. Mit unserem Bekenntnis. We've got at least three ways to wash feet. Also wir haben zumindest drei Wege, wie wir anderen die Füße waschen können. With my prayer. Mit meinen Gebeten. With my life. Mit meinem Leben. With my words. Mit meinen Worten. And this needs to be in our life. Und das müssen wir haben in unserem Leben. If you do these things, you will be blessed. Wenn ihr diese Dinge tut, dann werdet ihr gesegnet sein. Let's take the oversight. Lasst uns bereitwillig sein. Let's put on taipaino frusuni. Lasst uns das anziehen, taipaino frusuni. That means I'm not looking at my own interests only. Das heißt, ich blicke nicht auf meine eigenen Interessen bloß. I come into church and I'm not trying to get the best seat for me. Ich komme da in die Gemeinde und ich versuche nicht für mich alleine den besten Platz zu bekommen. I'm trying to get the best seat for someone else. Ich versuche den besten Platz für jemand anderen zu bekommen. Right? That's taipaino frusuni. Das ist das taipaino frusuni. Amen. Amen. So let's pray for this. Also beten wir für das. And by faith, let's just step into it. Und lasst uns diesen Schritt im Glauben tun. And ask God for wisdom. Und Gott um Weisheit bitten. Father in heaven, we thank you tonight. Vater im Himmel, wir danken dir heute. That we can be feet washers. Dass wir solche sein können, die Füße waschen. In the marriage. In der Ehe. In the family. In der Familie. In the business. Im Geschäftsleben. In the school. In der Schule. In the church. In der Gemeinde. Everywhere we go. Überall, wo wir hingehen. At the sketchboard. Beim Sketchboard. Father, we pray tonight that this message would be such a part of our church. Und Vater, wir beten, dass diese Botschaft zu einem Teil in unserer Gemeinde wird. As we build relationships with one another. Während wir Beziehungen aufbauen mit anderen. In Jesus' name we pray. In Jesu Namen beten wir das. Amen. Amen.